Willkommen zum Genusscast. Heute ist Montag, der 1. April 2019. Nein, das ist kein April-Scherz, sondern wir machen wirklich wieder eine Folge. Wir sitzen beide wieder im Phonodrom. Ja, und, hallo. Bei mir sitzt Maha. Genau, und der gerade gesprochen hat, war Hackbeat, genau. Ja, es geht heute um Martinique, eine karibische Insel, auf der ich kürzlich war. Und da habe ich einiges mitgebracht, was Peter dann mit mir zusammen probiert. Also mitgebracht habe ich vor allen Dingen Rum und Sirup. Und ja, darüber können wir sprechen. Aber ich werde natürlich auch sonst vielleicht das eine oder andere zu Martinique sagen und auch zu den anderen kulinarischen Spezialitäten. Nur die kann man schlecht mitbringen. Vor allen Dingen hätte das jetzt nicht so lange gehalten. Wir haben ja länger nicht gepodcastet. Und wenn ich da jetzt Kochbananen mitgebracht hätte, die wären jetzt, glaube ich, nicht mehr essbar. Obwohl sie ja auch in Berlin gibt, Kochbananen. Nein, die sehen ganz anders aus und schmecken ganz anders. Okay. Das ist wirklich, also ich hatte so ein paar Aha-Erlebnisse. Das eine waren die Kochbananen. Mhm. Ich habe nämlich dann sogar noch die Bananen verwechselt. Okay. Weil ich dachte, okay, diese etwas kleineren sind die Kochbananen und die etwas größeren sind die Erstbananen. Das war aber genau umgekehrt. Okay. Zum Glück hat die Marktfrau mir das nochmal richtig erklärt. Ja, also Kochbananen. Und sie sehen anders aus, sie sind nämlich groß und nicht so klein. Und dann gibt es noch eine andere, relativ große Frucht mit dem schönen Namen Christophin. Die werdet ihr aber so nicht in der Wikipedia finden. Die Wikipedia ist sie unter ihrem mexikanischen Namen zu finden. Da heißt sie nämlich Chayote. Chayote, so wird sie auch hier verkauft. Und der Name Chayote, wenn man sie denn mal findet beim KDW oder so. Das ist eine karibische Frucht und wie gesagt, die gibt es eben noch auf Yucatan und so, deshalb gibt es da auch einen mexikanischen Namen, ist aber eine Spezialität von Martinique und wird dort verkauft unter dem Namen Christophin. Christophin in Anlehnung an Christoph Kolumbus. Mhm. Und das ist eine Frucht, ja, kann man schwer beschreiben. Die wird eben auch als Kartoffelersatz gegessen und die schmeckt so wie so ein Zwitter aus Kartoffel und Kohlrabi, also ganz aber lecker, wirklich lecker, und die kann man auf unterschiedlichste Weise zubereiten und die wird natürlich jetzt auch nicht halten. Mhm. Die kann man zum Beispiel wie so eine gefüllte Avocado zubereiten, dann überbacken. Oder man kann sie in kleine Stücke schneiden und wie eine Kartoffel essen. Mhm. Also sehr lecker. Also das sind so klasse Sachen. Und natürlich alles sehr, sehr scharf mit vielen Gewürzen. Gewürze habe ich natürlich auch mitgebracht. Aber im Wesentlichen ist das halt so eine Art Currygewürz und sehr scharf. Ne? Der Cayennepfeffer kommt ja auch aus den dortigen Kolonien. Mhm. Und das Essen ist halt immer eigentlich scharf. Wir haben natürlich auch selber gekocht und haben dann Rezepte nachgekocht. Mhm. Es gibt ja überall so Rezept-Postkarten, das wusste ich gar nicht. Da ist vorne das Gericht abgebildet und hinten auf das Rezept. Und wir haben dann diese Postkarten gekauft und haben dann das nachgekocht. Und ich habe dann auf den Märkten mir noch erzählen lassen von den Marktfrauen, was man mit den Sachen machen kann, okay, die es zu kaufen gibt. Und sie hat uns dann auch Tipps gegeben, wie man die Süßkartoffeln am besten klein kriegt und so. Süßkartoffeln sind auch ganz, ganz verbreitet. Also wie gesagt, die, was man da so als Beilage isst, sind halt Süßkartoffeln, Christophin oder eben Kochbananen. Mhm. Und schmeckt alles fantastisch. Muss man wirklich sagen. Und so eine Sache aus so einem Aha-Erlebnis, wir haben auf dem Markt Zimt gekauft. Mhm. Dieser Zimt, also kein Vergleich. Also wenn du hier mal, also ich sage mal, du weißt nicht, wie Zimt schmeckt. Weil, also das war auch nochmal ein ganz anderer Geschmack. Also sehr, sehr intensiv. Du kannst da nur ganz wenig nehmen. Ich kann das gut nachvollziehen. Wir waren ja im Dezember in in Nordafrika, in Marokko. Ja, ja, da sicherlich auch. Da kocht man ja quasi alles, was wir so als Mitteleuropäer als herbes Mittagessen bauen würden, bauen die quasi mit Zimt und Zucker nochmal nach. Ja. Und dann hast du auch diesen sehr, sehr intensiven Zimtgeschmack, was du quasi mit, in Anführungszeichen, ein bisschen Sprühzimt, was du hier kriegst, oder eine Zimtrolle, die wir hier so in Europa kriegen, nicht zu vergleichen. Das ist, also ich habe mich auch mal gewundert am Anfang, wie diese minimalen Mengen von Zimt so ein krasses Zimterlebnis überhaupt erst provozieren. Ja, es stimmt eigentlich, jetzt wo du sagst, der Grund, der karibische Grundgeschmack ist so eine Mischung aus scharf und ein bisschen fruchtig-süßlich, weil ja immer eben so mit den Kochbananen und so, da ist jetzt nicht richtig Zucker dran, aber das hat natürlich dann so eine süßliche Wirkung durch den Fruchtzucker, genau. Und also diese Mischung ist, glaube ich, ganz typisch, diese Mischung aus scharf und süßlich. Und dann wird auch Kokosnuss viel verwendet. Wir hatten auch, das haben wir aber dann da gelassen, mussten ja dann unser Gepäck ein bisschen einschränken beim Rückflug, weil wir so viel rum mit hatten. Essig mit Kokos. Mhm. Super. Also wenn du das drüber tust über den Salat, schmeckt der wirklich fantastisch. So Kokosessig oder Kokosöl mit Essig? Nein. Essig mit Kokos. Ah, okay. Hm? Das ist auch eine karibische Spezialität. Wird halt der Essig aromatisiert. Also Aromatisierung ist wichtig, da kommen wir auch gleich noch drauf. Am Ende, da habe ich nämlich auch noch Sirups hier. Das ist auch eigentlich ein karibisches Produkt, weil halt viel Zucker da ist. Aus dem Zucker kann man ja noch andere Dinge machen als nur Rum. Das kommt also ganz zum Schluss. Ich würde aber sagen, wir fangen mit dem Rum an. Und beim Probieren. Ja, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich an mit dem Lamonie. Das steht auch direkt vor dir. Wenn du mal sozusagen ein Unpacking machst und uns ein bisschen was erzählst, was man da so sieht beim Unpacking. Genau, also das ist eine relativ große, lilafarbene Box, wo Masons Lamonie draufsteht. Maison Lamonie. Ja, das kann ich gleich noch erzählen. Die Distillerien heißen entweder Maison oder Habitation. Habitation, das ist praktisch die alte Plantagenwirtschaft, so eine Plantage, so die Kernzelle der Agrarproduktion ist die sogenannte Habitation. Habitation heißt eigentlich sowas wie Wohnung. Das ist aber tatsächlich die Zuckerrohrplantage mit den Leuten, die da wohnen, also natürlich bis 1848 Sklaven vor allen Dingen. Wenige Herren und viele Sklaven. Denen ging es natürlich nicht so gut, das ist klar, den Sklaven. Da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Ah doch. Alles gut. Ja, alles gut. Das hat sich irgendwie verfärbt hier alles. Ja, und Lamonie ist eigentlich, man kann das besichtigen, da kann man rumfahren, wird man rumgefahren mit so einem ehemaligen Zug, wo jetzt Sitzbänke drauf sind. Dieser Zug fährt allerdings jetzt auf Rädern, auf asphaltierten Straßen. Dann wird man halt da gefahren und das sieht alles sehr, sehr authentisch aus. Es gibt eine andere, noch größere Distillerie, Clément, da waren wir auch. Da ist also ein bisschen mehr so Disneyland-mäßig. Da kann man auch viel sehen und viel lernen. Aber das ist nicht so, das wirkt nicht mehr so ehrlich und authentisch. Mhm. Und Lamonie ist halt, außer dass die Bahn auf Rädern fährt, Reifen fährt, ist halt sehr, sehr authentisch. Und da habe ich jetzt ein Spitzenprodukt mitgebracht, XO. XO ist beim Rum, wir hatten das ja schon beim Cognac ist das inzwischen ja 10 Jahre, XO, also Extra Old, ist allerdings hier beim Rum nur 6 Jahre. Mhm. Ja? Also da sind auch ältere Rums drin, denn man macht immer so ein bisschen so das leicht nach dem Solera-System, dass man halt älteren Rum noch dazu tut, damit das einheitlich über die Jahrgänge gleich schmeckt, beziehungsweise weil man halt versucht, auch einen besonders schönen Geschmack herauszukriegen. Aber das Jüngste, was da drin ist im XO, ist halt 6 Jahre. Mindestens 6 Jahre im Fass gelegen und wahrscheinlich Anteile davon auch länger. Und der ist halt besonders gelungen, fand ich. Der hat uns am besten geschmeckt, der XO. Und das waren die letzten Flaschen, die gerade zu kaufen sind. Also man muss wissen, im Februar beginnt die Rumproduktion. Mhm. Und Zuckerrohr wird bis Juni geerntet, dann ist es zu heiß. Mhm. Und dann ist eigentlich Schluss. Also die Saison geht quasi so tatsächlich Jahr. Von Februar bis Juni. Vier Monate quasi. Genau. Und jetzt darfst du mal schätzen, ein Zuckerrohrernter, der jetzt natürlich nicht mehr Sklave ist, wenn er das von Hand macht, kommt er möglicherweise von einer anderen Insel, da gibt es Wanderarbeiter, wie viel Zuckerrohr erntet der am Tag? Oh, das ist eine schwere Arbeit. Das Zuckerrohr ist meistens 3 Meter groß, wenn es geerntet wird, manchmal sogar noch größer, also geht eigentlich so von 3 Metern aus. Und es muss direkt über dem Boden abgeschnitten werden. Das wächst danach 7 Jahre lang und wird die Zuckerrohrpflanze erneuert. Wie viel schafft ein Zuckerrohrerntner am Tag? Der Arbeitstag beginnt in der Dunkelheit natürlich, weil man die Hitze vermeiden will. Ja. So, das hängt dann davon von der Plantage ab, aber man sagt so 5 Uhr morgens geht es los und mittags ist Schluss. Dann ist es zu heiß. Also um 13 Uhr hören sie auf. Ich würde sagen, also 5 und 13 Uhr am Arbeitstag, was schafft er? 600 Kilo. 600 Kilo? Mhm. Nee. Du hast dich wirklich um eine Potenz verschätzt. 6 Tonnen. 6 Tonnen? 6 Tonnen. Eine Person. Wow. Am Tag. Und wie hoch ist die Ausbeute von so einem Zuckerrohr? Also wie viel brauchst du? Sehr viel. Rohmaterial, um das sehr Melasse? Viel. Ach, oder? Das hat sie uns auch gesagt. Das habe ich. Nee, es wird keine Melasse. Da kommen wir gleich noch drauf. Du brauchst sehr viel. Gut, also eine Tonne wird bewertet mit etwa 100 Euro. Okay. Das habe ich noch in Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, wie viel man braucht. Also brauchst sehr viel Zuckerrohr. Das sieht man da ja auch. Das wird mit Baggern da in die Produktionsanlage reingetan und dann wird es ausgepresst und dieser Saft, der ausgepresst wird, der wird dann destilliert. Der wird das erst, muss er fermentieren, kommt in Fermentationstanks, 24 Stunden fermentiert er und dann ist er bereit für die Destillation. Das heißt, der Rum ist in 1,5 Tagen fertig. Mhm. Und dann muss er aber lagern. Greifen, genau. Und man kann den auch angeblich so nicht trinken. Der muss dann erstmal ein halbes Jahr im Fass ruhen, bevor er überhaupt genießbar ist. Das kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich durch den Destillationsprozess viele, ich weiß nicht, noch andere Stoffe da ausdünsten oder rausgehen und das Fass nimmt das ja auch ein Stück weit auf. Mhm. Da kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist wie bei anderen Alkohol, der gelagert werden muss. Der ist quasi nach der Produktion gar nicht trinkbar. Was machen die eigentlich mit dem ausgepressten Zuckerrohr, was machen wir mit diesen Riesen? Das wird verbrannt. Okay. Also manchmal wird es auch so als Futtermittel eingesetzt, aber früher war das praktisch ein geschlossener Kreislauf. Das Zuckerrohr wurde verbrannt, damit wurde Dampf hergestellt. Mhm. Den Dampf brauchte man zum Antreiben der Zuckerpresse. Das waren ja Dampfmaschinen. Das kann man bei Clément sehr schön sehen, weil da eben die Dampfmaschinen nachgebaut sind. Jetzt ist es keine Dampfmaschinen mehr. Und du brauchst auch für die Destillation einen Teil des Dampfes. Mhm. Und du brauchst halt das Brennen auch, um die Destillationskübel aufzuheizen. Na klar. Also das kann man also alles verwerten. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt wird, weil man nicht mehr so viel braucht, weil man ja keinen Dampf mehr einsetzt, wird das weiter getrocknet und weiter zerstampft und dann kommt da so eine Art Mehl dabei raus. Mhm. Was sich auch wie so ein feiner Staub über alles drüber legt. Das ist sehr unangenehm da in der Produktionsanlage von Lamonie, da ist dann überall dieser Staub, weil die das eben machen. Mhm. Und das Getrocknete wird dann auch als Futtermittel weiter verkauft und auch noch andere, da kann man auch andere mögliche Sachen draus machen aus diesem Zuckerrohrmehl. Das kann man auch als Brennstoff verkaufen und so. Also werden verschiedene Sachen mitgemacht. Aber es wird im Grunde alles verwertet. Und das Besondere ist jetzt hier, es wird eben nicht die Melasse erst hergestellt, die man eigentlich braucht für die Zuckerproduktion. Insofern, das sagen die immer, der andere Rum, Der ist halt ein Abfallprodukt, deshalb nennen sie den auch Rom Industriel. Industrierum. Ja. Da ist es ein Abfallprodukt der Melasseherstellung, denn die Melasse braucht man zur Zuckerherstellung. Ja, auf Martinique wird der Rum direkt aus dem ausgepressten Wasser destilliert. Und das ist, nennt man dann eben Rom Agricole. Und seit 1996 ist der Rom Agricole von Martinique eben auch geschützt. Mhm. Guadeloupe auch. Das ist also, die haben also so eine Doc-Sache, also kontrollierte Herkunft. Dass wenn da eben Rom Agricole draufsteht oder Rom Agricole de Martinique, dann darf der nur aus Martinique kommen oder eben Rom Agricole de Guadeloupe. Und Rom Agricole darf eben nur daherkommen. Mhm. Also das ist alles geschützt. Und da sind eben auch entsprechende Qualitätskontrollen. Und ich habe ja hier besondere mitgebracht, die dann auch Preise bekommen haben, beziehungsweise einmal mit nummerierter Flasche und so. Und wir fangen aber jetzt mit dem an. Der hat eben keinen Preis und keine nummerierte Flasche, hat uns aber sehr gut geschmeckt. Mhm. Man muss sagen, vom Geschmack her, damit die Zuhörer so ein bisschen auch darauf vorbereitet sind, das schmeckt anders als Rum. Das muss man einfach sehen. Das Vorbild war ja im Grunde die Eau de Vie Herstellung in Frankreich, also Cognac und solche Sachen. Das heißt, man hat versucht, aus dem Zuckerrohr sowas herzustellen, was am Ende so schmeckt wie Cognac. Und wir haben ja auch kürzlich über Cognac gesprochen, das kommt noch. Und das ist praktisch schon eine Art, ja, Cognac-Ersatz. Also sehr interessant vom Geschmack, natürlich auch. Also, wie gesagt, wenn man Rum erwartet, ist man möglicherweise etwas enttäuscht. Mhm, okay. Diese hochwertigen, die wir jetzt hier haben, kann dann auch noch was zu den Preisen sagen. Also der, den wir jetzt als erstes trinken, von Lamoni XO, hat uns 36 Euro gekostet. Mhm. Wir haben aber immer Rabatt bekommen, weil wir ja drei genommen haben und dann nochmal Gläser geschenkt bekommen. Also man kann da auch noch ein bisschen was aushandeln vor Ort. Das haben wir da auch gemacht in Lamoni. Gesagt, hier, wir nehmen mehr, kriegen wir nicht noch was? Mhm. Und dann sagte sie, ja, Gläser. Und dann gab es noch 5% Rabatt. Hier kostet deutlich mehr. Mhm. Also der liegt hier, wenn man ihn bekommt, das ist auch einer, den man hier nicht bekommt. Das ist ein weiterer Grund, warum wir den gekauft haben. Aber vergleichbare von Lamoni, die man hier auch bekommt, sind dann meistens so 60, 80 Euro. Also Pi mal Daumen, die Hälfte kriegt man im Erzeugerland. Man kriegt es eigentlich für die Hälfte. Jetzt muss man wissen, Martinique gehört zu Frankreich. Das ist gut, wenn man mit dem Handy unterwegs ist und so. Das Smartphone bleibt smart und wird nicht dumm. Es ist nicht Zollunion. Es gehört nicht zur Zollunion, man muss es also verzollen. Und wir waren natürlich vorbildlich und haben es verzollt. Und haben, glaube ich, dem deutschen Staat mehr Geld genommen, als das er gewonnen hat. Mhm. Gut, die Zölle müssen sowieso bezahlt werden. Denn das Verzollen hat 20 Minuten gedauert. Drei Leute waren beschäftigt. Sie hatten nicht das richtige Formular. Also es gibt wohl kaum Leute, die was verzollen. Okay. Mussten sie dann auch handschriftlich ändern und wieder stempeln. Aber es ist lächerlich wenig zu bezahlen. Also ich hatte 2,7 Liter eingeführt und habe 9,24 Euro Zoll gezahlt. Das fällt nicht ins Gewicht. Ja, klar. Wir kommen gleich auf eine Flasche, die wird hier für 240 Euro angeboten. Mhm. Wir haben sie für 40. Und die hier für 240 ist 0,7. Und ich habe die Literflasche für 40 bekommen. Das war allerdings auch ein spezieller Preis für uns, weil wir so viele davon gekauft haben. Sonst Listenpreis vor Ort 45 Euro. Okay, aber trotzdem, das ist nicht. Und hier 240. Das macht dann schon. Aber da können wir ruhig drüber sprechen, die gibt es auch eh nicht mehr. Das ist ein Sammlerstück. Aber jetzt erstmal Lamoni. Ja, riech mal dran und sag, was ist dein Eindruck? Also ich muss vielleicht kurz dazu. Zur Farbe müssen wir erstmal die Farbe. Ich muss vielleicht vorab noch sagen, Alkoholwarnung, wir verkosten natürlich Alkohol diesmal. Ja. Und ich bin ein bisschen eingeschränkt, ich bin etwas erkältet. Ja, das riecht man aber. Aber trotzdem sind meine Sinne ganz gut. Ich habe heute Mittag auch schon edle Pilze gegessen, also ich habe heute mich schon mit Trüffel verköstigen lassen. Oh, da also braucht man aber einen Geruchssinn. Dementsprechend, alle haben ja am Tisch den Trüffel nicht gerochen und ich rochen schon, als er quasi an mir vorbeiflog. Also finde auch kann sehr nicht, anfällig. Das kann da nicht so schlimm sein. Ich habe zu Hause Trüffelkäse, den werde ich heute Abend. Manchego mit Trüffel. Oh, sehr schön. Gut, also Farbe, wie du schon sagtest, so Amber, würde ich eher sagen. Im Glas sieht er so ein bisschen, also ist sehr, sehr rein, aber ist ein bisschen ölig, zieht Schlieren am Rand des Glases. Aber helles Amber und man erkennt eben, diese hochwertigen sind halt nicht mit Zuckercouleur oder so. Das ist da auch das Problem. Das kann man sozusagen ungestraft tun, weil der Zucker ja auch aus dem Zuckerrohr kommt. Kommt, genau. Aber diese hochwertigen, so hat man uns versichert, sind alle nicht da gefärbt. Ist nichts gefärbt. Ach, gefärbt, okay. Und man sieht es auch als relativ hell, dafür, dass der eben 6 Jahre im Fass war. Oder länger. Ja, aber du hast noch nichts zum Geruch gesagt. Du hast doch, zum Geruch. Habe ich auch schon noch nichts gesagt, weil ich habe schon mal vorgerochen. Eine schöne, würzige Vanillenote, muss ich sagen. Finde ich auch. Die ist definitiv sehr, sehr präsent. Das ist, glaube ich, auch ein echter Riechrum, also, der Lamonie. Der hat also wirklich so ganz komplexe Noten. Ich merke Vanille, jetzt auch, ein bisschen Kokos, riecht man genau. Aus. Kokos hätte ich gesagt, richtig. Und irgendwas mit Orange. Also so ein bisschen Zitrus ist auf jeden Fall drin. Also ist sehr angenehm. Das kommt auch noch mal im Geschmack, glaube ich. Und ich finde, wenn du ein bisschen warm machst und warm hältst, kommt der Geruch noch ein bisschen intensiver raus. Ja. Also ich habe den jetzt gerade in meiner Hand und schwenke ihn da wirklich mit der ganzen Hand umfasst, dass er ein bisschen warm wird, da kommen die Aromastoffe doch sehr, sehr schön durch. Oh ja. Am Anfang finde ich ihn sehr alkoholisch. Oder denke ich mir im ersten Moment, denke ich mir so, oh mein Gott, oh, der wird jetzt scharf sein. Eine gewisse Schärfe hat er dann, da kommt so eine Peak-Schärfe und dann wird er sehr, sehr mild und weich im Abgang. Ja. Wenn man den ein bisschen offen im Glas hat, das können wir natürlich jetzt nicht machen, nimmt dieses Alkoholische ab. Auch beim zweiten Schluck oder so. Und du merkst sehr schön, finde ich, diese Zitrusnoten sind da, aber dann kommt auch so Holzcharakter und ein bisschen Vanille und. Aber zum Schluss, finde ich. Zum Schluss, ja. Sehr schön. Und am Anfang, wie gesagt, peak alkoholisch und dann kommen zum Schluss die Aromastoffe. Ist auch anhaltend. Übrigens, was du nicht gesagt hast von der Flasche, also vielleicht beschreibst du die Flasche noch. Ich habe gar nicht die Flasche beschrieben, genau. Naja, es gibt da noch was, was auch auf dem Kasten schon zu sehen ist, was für Lamonie charakteristisch ist. Also die Flasche ist, Entschuldigung, ist wie, die Verpackung ist so ein bisschen mit lila Etiketten umstrickt, also unten ist so eine Banderole, wo halt immer alles draufsteht, XO Rhum de la Martinique, 40% hat er vielleicht, um ganz kurz so nochmal zu sagen, dann ist abgebildet eine junge Frau, würde ich sagen, genau. So ein Kleidchen. Das Kleidchen sieht auch so ein bisschen mediterran aus, also irgendwie so mit. Das ist die typische Kleidung, die traditionell dort getragen wird. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, ist sexistisch vielleicht, weil es eine Frau ist. Die Führerin, die uns da geführt hat, hat eben gesagt, ja, also Lamonie, das will wolle man auch damit ausdrücken. Da haben wir eben auch die Frauen das Sagen. Okay. Und das stimmte auch. Die ganzen Leute da beim Verkauf und auch die uns da geführt hat und so, das waren alles Frauen. Mhm. Also das ist wohl schon tatsächlich sehr matriarchal. Aber wirklich sehr angenehm. Ich hatte jetzt gerade vorhin so ein bisschen mich an deine Worte erinnert, ähnlich eines Cognacs, würde ich jetzt dem nicht zuschreiben. Das ja, wir haben ja noch andere, muss man vergleichen. Aber jetzt so vom Cognac-Vergleich her ist der, glaube ich, eher Traditionsrum, wirklich sehr, sehr schönen, fruchtigen Aromen und wirklich sehr gut zu trinken. Ich finde, das ist, wenn man sich an den ersten Alkohol-Peak gewöhnt hat, ist es, glaube ich, auch wieder ein guter Rum, den man so zwischendrin mal als Genuss trinken kann. Der ist jetzt nicht schwierig zu trinken, sondern. Ja, das sind ja auch Rums, die man eigentlich pur trinkt. Wir haben nachher noch einen, wollen wir ja auch auf die Cocktailschiene noch eingehen. Aber diese extra old sind eigentlich weniger für Cocktails geeignet, sondern zum Purtrinken. Also ist jedenfalls die Absicht der Hersteller, dass man die zum Purtrinken anbietet, als Digestiv, also zur Verdauung. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also wie gesagt, Cognac-Ersatz ist der Punkt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir gleich den nächsten dazu nehmen. Man muss sich ja einschränken, man kann ja so viel nicht mitnehmen. Was ist erlaubt? Ein Liter ist frei. Okay. Und ich hatte jetzt 2,7, das heißt, ich musste praktisch Zoll zahlen für 1,7 Liter. Okay. Also der Freibetrag wird dann abgezogen. Okay, aber du darfst jetzt so viel reinnehmen, rein rechtlich gesehen ausführen, wie dir in den Koffer passt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie. Genau, 6,60 Euro ist der Literpreis beim Zoll. Okay, gut. Ja, und dann kannst du von mir aus kannst du dann eine Europalette bringen oder mehr. Also da ist überhaupt kein Schiff, kannst du einen Container kannst du einführen, wenn du willst. Das Problem ist halt tatsächlich das Gepäck. Und da muss ich ja sagen, wir hatten ein bisschen Probleme, weil wir das Kleingedruckte gelesen hatten. Und da stand bei Condor, wir sind mit Condor geflogen, dass wenn man mit zu mehreren reist, die Anzahl der Gepäckstücke irrelevant ist. Es darf nur nicht mehr als 20 Kilo pro Person sein an Gepäck. Aber die Anzahl der Gepäckstücke zählen nicht. Das heißt, du könntest auch zwei Koffer theoretisch mitnehmen, wenn deine beiden Koffer Beispiel nicht mehr als 10 Kilo Gewicht hätten. Das Gesamtgewicht, was man hat, was die Gruppe hat, ja. Wenn man zu dritt fährt, hat man insgesamt 60 Kilo, die man beliebig auf auch beliebig viele Gepäckstücke verteilen kann. Okay. Das ist das stand in den im Kleingedruckten drin. Das wollte uns dann der Mensch am Schalter nicht glauben. Mhm. Der ist ja nun nicht von Condor, sondern das ist halt ein Flughafen-Ding. Ja. Also es gibt es nicht mehr als einen pro Person in der Economy Class. Wir hatten ja Premium Economy. Das könnte nicht sein. Und dann haben wir ihm das gezeigt. Das gab es zum Glück dann auch auf Englisch von Condor. Und hat das immer noch nicht geglaubt. Da hat er gesagt, ja, Baggage-Item würde ja nicht Koffer bedeuten, sondern Baggage-Item würde bedeuten, alles, was zum Gepäck gehört, also auch das Gestänge oder irgend auch so ein Rolldingen oder so. Aber da stand ja die Maße der Baggage-Items noch drin. Ja. Das war eindeutig der Koffer. Also wir waren wirklich im Recht. Und erst als seine Kollegin oder Vorgesetzte oder was dann kam und das auch nochmal durchgelesen hat, hat sie gesagt, das sei in Ordnung. Und dann hat er noch das Problem, dass sein Computer das nicht annehmen wollte. Okay. Aber wir haben es geschafft am Ende. Also wir haben uns geeinigt. Okay. Warum hattest du mehrere Gepäckstücke mitgenommen oder zurückgenommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum seid ihr in die Situation gekommen? Naja, also eine aus unserer Gruppe hatte halt zu viel. Okay. Und ich hatte noch ich habe so ein Samsonite, so eine faltbare Reisetasche. Mhm. Die ist ganz klein zusammenfaltbar, die habe ich immer mit für Notfall. Ja. Und die kann man natürlich auseinanderfalten und hat dann plötzlich ein ziemlich großes weiteres Gepäckstück. Ja. Was größer ist als das Cabbage-Ding. Ja. Also das Kabinengepäck. Ja. Und da haben wir dann die restlichen Sachen reingetan. Denn ich hatte relativ wenig im Koffer und Domi hatte es auch nicht voll, ja. Hatte auch nicht 20 Kilo, sondern knapp drunter. Also wir hatten dann insgesamt, also ich hatte nur, weiß ich nicht mehr, 16 Kilo oder so. Mhm. Da waren 4 Kilo über. Bei Domme waren noch 2 Kilo über. Das heißt, wir hatten 6 Kilo über. Die konnten wir dann unsere dritte hatte 5 Kilo zu viel. Da passt es. Achso, da passt es. Also ja, hat darum vom Gewicht. Darum habt ihr das auf die Regelung so drauf gepoppt, genau, weil natürlich eure. Weil wir da eine zusätzliche Tasche hatten. Ja, okay, verstehe. Aber es ging am Ende ja auch. Ne? Ja. Also das gedruckte Wort hat dann doch überzeugt. Okay, sehr schön. Naja, Martinique ist eben Frankreich und da akzeptiert man, was geschrieben steht. Ja, ja, klar. Ist nicht so wie im angelsächsischen Bereich, wo es dann irgendwie so, weiß ich nicht. Also es tut mir jetzt sehr leid, dass wir den teuren rum wegschütten. Ich habe den ausgedruckt. Ich muss ein bisschen mich zurückhalten, es wird nämlich noch besser. Okay, ich bin gespannt. Also das ist nämlich meine Lieblings. Willst du neutralisieren ein bisschen mit Wasser? Ja, auf jeden Fall. Genau, ich gebe dir mal ein Stück Wasser. Kannst du vielleicht was mal zum nächsten schon mal erzählen? Ja, das nächste ist die Habitation Saint-Étienne. Die ist so ein bisschen nördlich, aber im Landesinneren. Und ist ein bisschen abenteuerlich, dahin zu kommen. Denn man muss durch einen großen Fluss. Und wenn ich sage durch einen Fluss, ist das genau so. Mit dem Boot zu Fuß? Nein, mit dem Auto. Und man fährt durch eine sogenannte Furt. Das heißt, die Straße ist eben geteilt durch einen Fluss und da muss Die Straße geht einfach weiter. Ja. Dazwischen ist der Fluss. Und man ist erstmal ein bisschen erschrocken, weil man um die Ecke kommt und direkt ins Wasser fährt. Ja. Aber das muss so sein. Das muss so sein. Das war jetzt der Hauptweg. Stand auch vorne in französischer Sprache angekündigt und das Wort ist so selten, das Wort Furt ist ja auch selten, dass mir, ich kannte es und mir fiel es nicht sofort ein, was das war. Das kenne ich aus der Literatur. Und während noch meine grauen Zellen arbeiteten, waren wir schon im Wasser. Okay. Na, dann fährt man durchs Wasser durch und das ist ein ziemlich breiter Fluss, der ist so, weiß ich nicht, 80 Meter breit. Mhm. 100 und fährt man dann quer da durch und dann am Ende steht dann auch ein Schild, dass die Europäische Gemeinschaft hier demnächst eine Brücke bauen wird. Okay. Na, auf der anderen Seite wieder raus. Und das war noch weiter abenteuerlich, weil ein Stück weiter die Straße noch nicht fertig war, sondern gerade vor uns noch gebaut wurde. Okay. Dann mussten wir hinter dem Teerwagen herfahren. Okay. Und dazwischen war immer einer, der strich den Teer glatt. Oder Asphalt, das war, glaube ich, sogar Asphalt. Und dann fuhren wir über die noch heiße Straße. Das war schon abenteuerlich. Okay. Muss man sagen. Aber es ist dann doch irgendwie Europa und alles hat seinen Sinn und alles ist gut. Alles geregelt da. Ja, also HSE heißt das, weil Habitation Saint-Étienne so ein bisschen kompliziert ist. Habitation, eben, das ist die Plantage eigentlich. Oder eben das Haus auf der Plantage, wo eben die Leute wohnen, natürlich Herren und Sklaven, traditionell getrennt. Und dann gibt es halt auch noch immer eine Küche, die ist auch getrennt. Es wird halt nicht im selben Haus gekocht, wie gewohnt wurde, weil halt man Angst hatte vor Feuer. Natürlich. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen das Problem dort. Die Saison auf Martinique beginnt ja auch im Dezember und endet im April, Mai, weil dann die Hurricane-Saison beginnt. Okay, ja. Und mit den Hurricanes ist nicht zu spaßen. Das sieht man auch. Wenn man da über die Insel fährt, sieht man immer wieder die Macht der Hurricanes. Da sind also umgeknickte Betonpfeiler zu sehen, mal ab und zu. Oder eben auch abgebrochene Palmen sowieso. Obwohl die sich gut in den Wind legen. Die sind auch manchmal auch sehr schief. Und die historischen Kirchen sind unten historisch und haben obendrauf einen neuen Kirchturm, okay, weil der eben alle paar Jahre erneuert werden muss. Ja, also das mit den Hurricanes ist wirklich nicht zu spaßen. Es sind auch überall Hinweise, wie man sich verhalten muss beim Hurricane. Mhm. Und ich glaube, ich möchte zwischen Mai und November nicht dort sein. Okay. Also das ist wirklich was man vermeiden möchte. Aber in der übrigen Zeit ist es schön und obwohl es gerade Saison auch war, als wir da waren, waren wenig Touristen da. Also praktisch alle paradiesischen Karibikstrände, die man da hat, sind frei, sind leer. Also es gibt keine übervollen Strände. Super. Also es ist wirklich insofern schon paradiesisch. Man muss ein bisschen aufpassen, weil immer so ein bisschen Wind weht, vor allen Dingen auf der dem Atlantik zugewandten Seite. Das sind ja die sogenannten Inseln über dem Winde. Mhm. Da kommt halt Wind vom Atlantik. Und dadurch ist es immer kühl. Man merkt die Stärke der Sonne nicht. Deshalb kriegt man schnell einen Sonnenbrand. Aber es ist halt immer 26 Grad irgendwie. Ein immer schönes Wetter. Traumhafte Strände. Und kein Strand ist überlaufen, also überlaufene Strand haben wir nicht gesehen. Wollt ihr baden? Wir waren im Wasser. Wir haben vor allen Dingen im Pool gebadet. Mhm. Und wir hatten zwar alle auch Taucherbrillen besorgt. Die Firma Decathlon hat ja eine patente Niederlassung dort. Haben wir auch was umgetauscht und so. Und dann gab es halt eine Gutschrift, weltweit einlösbar. Dann kannst du dann nach Hause fahren. Alles wirklich von der Infrastruktur ist wirklich klasse. Da kannst du überall Sachen einkaufen und günstig. Also die Preise sind keineswegs überhöht. Es ist eben subventioniert, klar. Also das ist schon toll. Also das auf jeden Fall. Ja, und HSE, da sind wir also hin. Hindernissen, wie gesagt. Und das liegt wirklich im Landesinneren auch sehr schön. Drumherum sind so Mangroven, Palmen natürlich auch. Und auf dem Terrain laufen dann auch Pfauen rum und Bananen sind natürlich auch dort. Und sie hatten eine Ausstellung, das fand ich so ein bisschen schräg, eine Ausstellung über den Mai 1968 in Paris. Plakate der Studenten aus Paris, ja. 1968. Ich meine, das ist unter den Palmen. Naja, ein bisschen surreal, ne? Wirkt surreal. Aber sehr schön rum, eine tolle Verköstigung mit einer wirklich einer tollen Expertin, die uns da die Sachen angeboten hat. Das war auch lustig. Die günstigen Rums gab es aus Plastikbechern, und als sie dann merkte, hier, wir wollen auch was kaufen und so, dann hat sie die Schätze rausgeholt, von der ich ja dann auch einen gekauft habe, der jetzt hier ist. Der hat auch einen Preis gewonnen, die Goldmedaille im Paris im Landwirtschaftswettbewerb. Mhm. Also bestes Produkt, also Frankreichs. Und wirklich, also klasse, und auch, also ja, da haben wir ganz tolle Sachen. Also HSE ist die Bezeichnung, weil der lange Name Habitation Saint-Étienne, das kann halt keiner aussprechen. Wir kommen gleich noch auf die Namensgebung, die ein bisschen sonderbar ist, auch manchmal in Martinique. Ja, was siehst du? Oder weiß nicht, ob du mit. Also ich habe sehr erstmal ein bisschen dunkler als der Vorgänger. Also so ein bisschen, das ja. Amber ist ein bisschen, also Dark Amber. Ja. Der ist vom im Glas, ich schwenke ihn so ein bisschen, macht er nicht so einen ganz öligen Eindruck. Der vorgegende war so ein bisschen, wenn ich ihn geschwenkt habe, war der ein bisschen öliger. Dadurch ist, also wässrig ist die falsche Bezeichnung, aber der ist etwas flüssiger jetzt so vom Schwenkverhalten her. Von der Nase her bedeutend intensiver. Ja, intensiv. Sehr, sehr stark. Und hat auch so eine Fassnote in der Nase. Hat eine Fassnote. Finde ich, also. Ja, also so eine Fassnote kommt durch. Aber da ist noch was. Ich gucke, was ist noch. Da kommt noch was durch. So was Pfeffriges. Ja, genau. Das müsst ihr auch noch im Geschmack merken. Okay. Mich hat er so beeindruckt, weil ich fand, der hat so einen wirklichen Geschmack nach Gewürzen. Okay. Kann man wirklich sagen. Bin mal gespannt, wie er vom Mund her ist. Oh ja, diese Gewürznote ist definitiv die ist da. Ist definitiv ist auch da. Also kommt ja über den Geruch, aber auch wenn man ihn trinkt, merkt man das. Ja, das ist nach dem ersten Schluck bekommt man so ein bisschen eine Würzmischung, würde ich sagen. Ja. So doch eine gewisse Süße ist noch präsent, aber schon weniger. Die Gewürze kommen wirklich im Vordergrund, und es ist so ein bisschen wie soll ich denn sagen? Wie schmeckt denn das so ein bisschen? Also ich könnte mir den gut vorstellen zum Stück Steak. Ja. Weil das so eine richtig pfeffrige Note hat, da brauchst du das Steak nicht mehr drauf machen. Steak Blanco und dann den dazu macht eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ja. Ist wirklich, ist aber auch nicht scharf. Also der ist schon gewisse mild. Mild ist der schon, aber der ist nicht. Der hat eine gewisse Würze auf jeden Fall. Mhm. Süße ist nicht so, aber Würze und Milde ist auf jeden Fall da. Findest du den alkoholischer als den ersten? Im Eindruck nicht. Ich würde sagen, also er macht weniger Alkohol-Eindruck, aber ich habe schon gesehen, er hat mehr. Mehr. Ist das Erstaunliche. Mhm. Also ich war wirklich geflasht. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, der ist irgendwie milder. Und dann sah ich eben 43%, was ein bisschen untypisch ist. Also normalerweise sind die bei 40%, bis auf die, die man mischt, da kommen wir gleich noch drauf, die dann 55% haben. Okay. Und die hier also eben was Digestif getrunken werden, sind meistens bei 40%. Und der hat 43%. Also auch mal in der Hinsicht etwas sonderbar. Macht Martinique allgemein im Bereich Overproofed rum was? Also gibt es auch stärkere Rums auf Martinique? Habt ihr probiert? Naja, die weißen Rums, also die echten, die man eben zum Cocktail herstellen nimmt, wir kommen da ja gleich noch drauf, die haben immer 50%. Mhm. Okay. Einheitlich. Okay. Und dann gibt es halt tatsächlich Overproofed, also das ist dann aber erst 55. Also ja, 50 ist halt die Grundlage für die Cocktails. Und die Trinkrums haben eben normalerweise 40 und dieser eben 43. Also, ja. Ich will jetzt im zweiten im Schluck merke ich diese Pfeffer-Gewürznote noch mehr. Ja. Also im ersten Schluck war es, ist da, aber im zweiten Schluck ist es jetzt wirklich präsent. Es ist wirklich sehr, sehr stark präsent. Ja. Ja, ich finde auch. Also das ist wirklich wirklich vom Geschmack her sehr interessant. Sie hat dann noch, meine ich, wenn man ihn ein bisschen länger im Mund hat, neben dem Gewürzen kommt dann noch so ein bisschen Vanille auch durch. Das schmecke ich jetzt nicht so. Ich merke halt diese Schärfe, die zum Schluss, das so ein bisschen so eine Chili-Schärfe ist. Das ist so, Chili-Schärfe, ja, ja. Also du hast diese Gewürzexplosion. Naja, Vanille vielleicht nicht, aber du hast immer noch so eine Holznote. Der ist auch gerade Die Holznote, ein Geruch. Ist ja so ein bisschen fassbetont. Ja. Auch wenn du ins Glas reinriechst, merkst du schon, dass Fass und Alkohol ist so der dominante Geruch. Ja. Dann mit so einem Fass kann man. Ja. Interessant. Also, ich glaube, den so standalone zu trinken, für einen Rum-Anfänger nicht geeignet. Dafür ist der schon zu, das ist schon fortgeschrittene Klasse. Ich glaube ohnehin, dass Rom Agricole, also der von Martinique, nicht wirklich was für Anfänger ist. Damit für Anfänger, die sollten erstmal diesen Melasse-Rum nehmen, bitte bei mir auch, den Melasse-Rum, denn dann, das ist gefälliger erstmal. Ja. Wenn man dann auf Martinique ist, dann vielleicht tatsächlich auch mal mit so einem außergewöhnlichen Weißen, wir haben den ja, hier anfangen, durchaus auch eben also gemischt und dann kann man sich vorarbeiten. Wie trinken die typischerweise in Martinique den Rum, also den Pur-Trink-Rum, wird der Zimmertemperatur einfach getrunken? Also diese Digestiv-Varianten, die wir jetzt haben, wird so getrunken. Lediglich beim Punsch wird dann oft ein Eiswürfel reingetan. Allerdings ist es so ein bisschen Glaubensfrage. Eis, also das ist vielleicht auch, weil die Touristen alle Eis wollen. Bei so einer Insel, wo es halt immer warm ist, sind die Leute gar nicht so, also ich habe den Eindruck, dass die nicht so sehr für Eis zu haben sind da. Ja. Also hast nicht wie anderswo da überall dann auf dem Markt dann auch noch irgendjemand, der Eis hat und Eis verkauft. Also Eis, ja, also bei denen sowieso nicht, aber dann auch bei dem Punsch. Also Punsch gab es teilweise dann auch, den gibt es ja überall. Also Punsch, kommen wir gleich noch drauf, den Punsch. Den gibt es halt auch so ohne Eis. Ja. Aber natürlich am Strand und für die Touristen gibt es den dann mit Eis. Mhm. Okay. Ich frage nur, weil Eis hätten wir ja da, das wäre ja kein Problem. Das ja, können wir vielleicht dann noch machen. Für den. Wir wollen ja zum Schluss mal wenigstens einen Punsch. Mhm. Also wir können sogar drei anbieten. Weil ich verschiedene Sirups mitgebracht habe. Aber da können wir dann auch Eis dazu nehmen. Aber bei diesen ist normalerweise kein Eis dabei. Okay, also man trinkt es vor Ort. Ja. Also bei den Digestiv-Rums, das wird einfach so getrunken. Okay. Ja, zur Verdauung nach dem Essen. Oder einfach so, weil man einfach Schönes trinken will. Am Kamin. Wohl am Kamin. Auch nicht eher so der Kamin vor Ort, oder? Das ist nicht bei 26 Grad. Ich meine, die Temperatur ändert sich ja nicht. Es ist ja nachts auch warm. Mhm. Und da willst du keinen Kamin anmachen. Nee. Mhm. Haben die Häuser, wo ihr hattet, also überhaupt Heizungen oder ist gar keine Heizung eingebaut? Ich glaube nicht. Ich kann mich jetzt nicht an. Also die Klimaanlage haben sie alle. Die heizen, kühlt ja logisch. Kannst du wahrscheinlich aus dem Heizen benutzen, natürlich nicht wirklich. Mhm. Also ich habe da nicht den Anlass geheizt, weil ich meine, das ganze Jahr ist die Temperatur gleich. Mhm. Das ganze Jahr, weil das so nah am Äquator ist. Ja, klar. Das ganze Jahr hast du um 6 Uhr früh Sonnenaufgang, um 18 Uhr Sonnenuntergang. Das schwankt kaum. Ja, ja. Also das schwankt um vielleicht eine halbe Stunde. Und da ist der Sommer, der Winter gleich und der Tag und die Nacht sind gleich. Mhm. Kannst du auch locker immer draußen sitzen. Also, ich meine, wir hatten jetzt natürlich ein sehr modernes neues Haus, was vielleicht ein Jahr oder so alt war. Ja. Das war natürlich alles sehr schick, aber so die Häuser, die du sonst so siehst, da ist eigentlich alles sehr offen. Da sind teilweise keine Fenster drin. Also da ist... Und es sind natürlich viele Mücken. Und ja klar, das ist halt, glaube ich, so. Das hat dann ein Moskitonetz auch zum Schlafen. Mhm. Also die Leute bewegen sich vor allen Dingen im Freien und alle Häuser haben dann auch natürlich auch unseres eine große Veranda und natürlich so überdacht, weil wir die Sonne, jetzt die Sonne weg haben und so. Und Pool ist natürlich auch Standard für die etwas reicheren. Ja, ja. Natürlich nicht die Leute, die wenig Geld haben, die haben natürlich keinen Pool. Aber ja, also das ist. Da ist halt eigentlich immer irgendwie auch so ein bisschen Urlaubsstimmung. Mhm. Das ist ja auch bei der Musik und so. Du hast ja auch im Radio, wenn du im Auto fährst, die Lokalsender, die haben alle diese Karibikmusik. Oh, irgendwann hat man sich satt dran gehört. Und so ist da eben immer so ein bisschen Urlaubsstimmung. Es gibt sehr viele Verkäufer, die am Straßenrand Dinge verkaufen, also Kokosnüsse oder so Saft, Kokossaft oder Bananen oder sonst was. Und die haben halt, da ist halt also auch das Marktgeschehen, da ist natürlich in der Überdachung sinnvoll wegen der Sonne. Ja, klar. Ja, aber sonst, diese Markthallen, also sind eigentlich nur Marktdächer. Okay. Ja? Dann, da drin ist dann wieder alles offen. Das musst du praktisch vorstellen. Die Markthalle, die erinnerte mich bei uns im Ort, also in Vauclin, erinnerte mich die Markthalle an so, ich weiß nicht, du das kennst noch, so früher auf den Jahrmärkten, so Autoscooter. Ja, ja, genau. Na, so, wie so ein Autoscooterfeld mit so einem Dach drüber ja, ja. Und halt vier Säulen an der Ecke. Und unter dem Dach waren dann die ganzen Marktstände, okay, ja, ja. Die zum Teil richtig fest waren. Also. Ja. Du brauchst halt keine Wände, weil halt, ja, wenn der Hurrikan kommt, wird das sowieso alles weggeblasen. Ja. Und wenn kein Hurrikan ist, willst du halt Luft da. Du willst halt, dass sich die Luft runter bewegt. Und ist jeden Tag Markt gewesen, oder? Ja. Okay. Also in Le Vauclin war jeden Tag Markt. Okay. Nur der Fischmarkt. Also, der Fischmarkt, ich sag mal so, wir sind zwar jeden Morgen ganz früh aufgestanden, um 6, aber wenn du wirklich gut Fisch kaufen willst, ist schon zu spät. Es ist schon zu spät. Da musst du im Dunkeln dahin. 3, 4. Und naja, 3, 4 ist ein bisschen zu früh. Aber also man soll eigentlich um 6 auf dem Markt sein. Okay. Und dann ist auch schneller als abverkauft. Ja, klar. Und wie gesagt, so viel Fisch gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber unser Büronachbar hat mich ja noch gefragt, ob ich keine Angst vor Fischvergiftungen gehabt habe. Ja. Und dann habe ich gedacht, ein Glück, dass wir nicht auf dem Fischmarkt waren. Denn das ist wohl auch ein Problem in der Karibik. Ach so, okay. Da gibt es wohl so eine bestimmte Krankheit, die da verbreitet wird. Die Fische Algen fressen, die für sie nicht giftig sind, aber für den Menschen. Also wir haben Fisch gegessen, den wir dann im Supermarkt gekauft haben. Auch frisch war der natürlich. Da. Ja. Aber da gab es kein Problem. Okay. Das muss man auch sagen. Also man kann auf dem Markt gut einkaufen, aber man kann auch in so einem Carrefour oder ja, was auch immer, ja. Das sind ja Riesenläden, wo man halt zu normalen hiesigen Preisen einkauft und eine riesige Auswahl hat. Und weil es eben Frankreich ist, hast du eine riesige Auswahl Wein. Klar. Und weil es eben Martinique ist, eine riesige Auswahl Rum. Ja. Der nur immer ein bisschen teurer ist als auf den Plantagen. Ja. Und du hast eine riesige Auswahl Käse und so. Und das ist wirklich, also wie man das, und Obst und Gemüse eine riesige Auswahl. Was ist so die typische, was ist so typisch für Martinique als Speise, was würdest du sagen? Was isst man da typischerweise? Naja, Hühnchen isst man, Hühnchen nach Piratenart. Boucanier heißt das, à la Boucanier. Also das Piratenhühnchen ist das. Und das Piratenhühnchen zeichnet sich dadurch aus, dass es da eben eine scharfe Soße dazu gibt. Ja, das Piraten verweist auf die scharfe Soße. Und außerdem gibt es dann natürlich als Beilage Kochbananen oder Christophinen, was ich schon gesagt habe, oder Süßkartoffeln oder sowas dann eben. Und das gleiche, im Grunde mit fast der gleichen Soße, gibt es dann auch nochmal in der Fischvariante. Ja. Ja, und ich denke, das sind die Hauptspeisen. Mhm. Sonst französischen Einfluss irgendwie an den Speisen noch zu sehen? Also frühstücken morgens Croissant und. Ja, ja. Gibt es natürlich Bäckereien, da kannst du auch Croque Monsieur und so. Also das ist, der französische Einfluss ist überall zu merken. Musst du halt vorstellen, du hast doch so ein bisschen dieses französische Oberlehrerhafte bei den Leuten. Ja. Nur die Leute sind halt schwarz. Ja, klar. Das ist halt der Unterschied. Aber es ist halt tatsächlich sehr französisch. Und ich glaube, wenn man die französische Mentalität studieren will, ist man auf Martinique besser aufgehoben als in Frankreich. Weil die französische Kultur da noch stärker, glaube ich, zutage tritt. Okay, weil es nicht so durcheuropäisiert ist, durchwachsen ist wie hier in Frankreich, also wie hier in Europa? Ja, oder weil man dann besonders, also weil es dann besonders schick ist, sich sehr französisch zu gehen. Ah, okay. Was dann vielleicht in Frankreich gar nicht mehr so der Fall ist. Aber da ist es sehr der Fall, obwohl eben die Leute nicht so aussehen. Mhm. Aber sie haben die französische Kultur sehr stark internalisiert. Ich würde sogar so weit gehen, weil die natürlich das gleiche Schulprogramm haben, klar, in Frankreich, klar. Dass am Ende, also ich meine, sie wissen natürlich auch, dass sie eben alle von Sklaven abstammen. Das ist schon klar, da gibt es auch überall Aufstellungen und so. Ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, weil ja in französischen Geschichtsbüchern immer steht, dass die Franzosen von den Kelten abstammen, also von den Galliern abstammen, also nos ancêtres les Gaulois, also unsere Vorfahren die Gallier, dass man das auch in Martinique glaubt. Ah, echt? Also nein, das ist jetzt ein bisschen zynisch, aber sie haben wirklich, also ich habe das selten so gesehen, ich habe ja schon von der Ausstellung da erzählt, wie sehr Frankreich bezogen das ist. Also auch unser, der Führer in St. James, da kommen wir jetzt gleich drauf, der uns da begleitet hat, der hat auch immer so Anspielungen gemacht, also auf irgendwie Paris und also das ist, als ob die alle quasi, als ob die praktisch jeden zweiten Tag in Paris sind. Ja. Also das ist, also es wirkt wirklich an der Stelle sehr französisch und natürlich auch die Baumaterialien, die verwendet werden. Ich habe ja schon von den Betonpfeilern gesprochen. Da sind halt die Licht- und Strommasten und so. Das ist halt wie in Frankreich. Und auch wie die Straßen gebaut sind und so. Wenn man da im Moment nicht aufpasst, denkt man, oh, man sei an der Côte d'Azur. Okay. Also das ist schon sehr französisch alles. Auch die Haltung, dass sie dann eben hier den Rum-Dock haben und ja, so. Ja. Das ist so. Ja, wir kommen dann vielleicht auch zu St. James. Ja. St. James liegt relativ weit im Norden, ist nicht die nördlichste ist JM. Also man muss sagen, die Insel teilt sich so in drei räumliche Einheiten. Der Norden, wo auch der Vulkan ist, der die höchste Erhebung ist, der Montpellier, der ist, habe ich 2000 noch was Meter hoch, immer in den Wolken, also richtig auffällig hoch, der Vulkan. Allerdings ist der am Rand höher als dann in der Mitte. Klar, da ist ein Krater. Und da ist Urwald. Ja. Hast du im Norden der Insel Urwald, dann im Mitteltal ist halt sehr viel Zuckerrohr- und Bananenanbau. Ja. Und im Süden hast du dann die sonstige Landwirtschaft. Also da ist dann noch ein bisschen Viehzucht und so. Also Geflügel, sehr viel, auch Schweine, Rinder weniger, weil die halt viel Platz wegnehmen. Ja. Und ganz viele Ziegen. Okay. Da ist auch überall Ziegen rumlaufen. Also Ziegenkäse auch dementsprechend viel? Ja, ja. Also glaub schon, dass da auf der Insel dann auch entsprechend Ziegenkäse hergestellt wird. Also Ziegenfleisch ist auch wichtig. Ja. Also wir hatten ja von den Spezialitäten gesprochen und ich habe Fisch und Hühnchen erwähnt. Ja. Und das dritte sind halt Ziegen. Mhm. Ja? Also Ziegen gehören auch zu einer Spezialität, eine besondere Art von Ziegen. Das sind so kleinwüchsige Ziegen. Die heißen, glaube ich, Cabaret. Auf Kreolisch und dann eben auch Französisch. Und das sind eben die also Cabaret heißt Ziege. Und das ist aber dann auch die Art der Ziege, die auf Martinique ist. Und die laufen eigentlich auch überall rum. Okay. Also Wenn du Hunger hast, kannst du so eine Ziege einpacken. Aber das kennen wir ja auch aus Mallorca. Aus Mallorca. Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich die dritte Spezialität. Und dann kommt schon das Schwein. Also Rinder passen halt nicht. Das ist eine kleine Insel. Ja, klar. Die ist kleiner als das Saarland. Also von daher ist da nicht viel Platz. Wir haben mal geguckt, was so als Pi mal Daumen, die ist 1128 genau. Quadratkilometer ja, groß. Mallorca ist 3000. Ja, ja, genau. Und so Wikipedia sagt, so, 215, ja, 2015, 380.000 Einwohner. Also das ist quasi, danke, ist quasi, ja, lass es mal 400.000 sein, das ist ja quasi nichts. Ja gut, es gibt natürlich ein paar, die in Frankreich leben, also Einwohner von Martinique. Ist ja klar. Klar. Durch die starke Bezogenheit auf Frankreich. Mhm. Ja. Gut, erzähl mal was zur Destillerie. Ihr wart also auch vor Ort. Ja, St. James, das ist die nächste. St. James war ursprünglich in der damaligen Hauptstadt St. Pierre angesiedelt. St. Pierre ist allerdings dann durch einen Vulkanausbruch Anfang des 20. Jahrhunderts zerstört worden. Und dann ist eben die Hauptstadt verlegt worden nach Fort-de-France. Und was da sonst noch war, ist auch verlegt worden. Aber es ist doch eine ganz traditionelle Distillerie. Die hat angefangen in einem Kloster. Mhm. Und der Abt dieses Klosters war halt sehr geschäftstüchtig. Mhm. Er hat gedacht, naja gut, 19. Jahrhundert. Und man gedacht, wir müssen irgendwie unser Zeugs verkaufen. Und Frankreich ist weit weg. Und die haben ihren Cognac, die kaufen nicht unseren Rum. Und dann hat er gleich schon entschieden, das war natürlich eine tolle Idee, wir geben unserem Rum einen englischen Namen, ja, St. James. Ja, Amerika ist nicht weit, ja. Hier ist drumherum auch alles irgendwie amerikanisch, da war ja auch Kuba noch sozusagen amerikanisch bevormundet. Naja, und da wurde dann ordentlich, und das war eine gute Geschäftsidee, also St. James ist wirklich einer der bekanntesten Rums, ich glaube sogar noch bekannter als Clément und auch ein sehr schönes Anwesen. Und auch sehr schön zu besichtigen. Die haben dort auch ein großes Rummuseum, ja, sogar in zwei Häusern. Also da kann man wirklich alles sehen und lernen, mit vielen Tafeln, auch mit Audioguide wieder. Es ist immer alles auf dem neuesten Stand. Und da gibt es auch eine Bahn. Und diese Bahn fährt tatsächlich auf Schienen. Das haben Hobbyisten, also Rentner, alles wieder hergestellt. Also die alte Transportbahn, die traditionelle, und damit kann man auch mitfahren, das lohnt sich wirklich. Und die ursprüngliche Idee war, dass die Bahn pendelt zwischen dem Rummuseum und dem Bananenmuseum. Aber leider gibt es dazwischen einen, kurz vom Bananenmuseum, irgendwie wenige hundert Meter weg vom Bananenmuseum, leider eine Parzelle, da hat der Besitzer gesagt, rutscht mit dem Buckel runter und hat den Betreibern den Grund nicht überlassen, wo die Schienen lagen. Okay. Das war praktisch sein Privatbesitz. Deshalb fährt die nicht ganz durch. Aber sie fährt und das ist schön und man kriegt da viele Erklärungen über die ganzen Pflanzen, die dort sind und so. Also das ist schön. Man sieht eben auch ein bisschen von der Rumproduktion. Kann ich sehr empfehlen. Kostet auch irgendwie nicht viel. Ich glaube, die Fahrkarte kostet 6 € oder so. Das lohnt sich. Und dann kann man da auch rumprobieren und zwar richtig. Also da ist eine riesige Theke. Da stehen die Gläser dann schon, wenn man reinkommt. Da kann man sich nach Herzenslust bedienen. Und dahinter stehen halt die Leute, die einem Erklärungen geben und so. Und ganz toll. Und uns schmeckte gleich am besten dieser, der eine limitierte Edition ist. Und zwar aus dem Jahr 2000. Man hat also angefangen, 2000 den Rum zu nehmen. Den ersten Rum aus dem neuen Jahrtausend. Das ist halt hier die Grundlage. Und dann hat man natürlich auch da noch mehr dazu genommen in den Folgejahren. Aber ist eben sehr alt, Trivieux, ist halt länger als XO. Ja. Wie gesagt, es gibt den in nummerierten Flaschen und der ist auch jetzt am Ende. Also die Flaschen, also die Aktion endet jetzt. Sodass das also auch etwas ist, was man sich noch sichern sollte. Wie gesagt, die Flasche ist hier auch zu haben für teuer. Okay. Ja. Schauen wir mal, wie dieser so in der Nase ist. Also Farbe ist eher so ein, ja, ich würde schon fast sagen, kein Ember mehr, schon eher so Maragoni. Farbig. Oh, der war noch sehr lange im Fass. Ja. Und der älteste davon ist eben jetzt 19 Jahre im Fass. Riechen tut er nach Kakao und Kaffee. Mhm. Ja. Bisschen Holz. Finde ich auch. Und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Rosine ist oder trockene Pflaume. Irgend sowas. Mhm. Ein bisschen was ja. Ist auch im Geschmack. Jetzt probiere ich mal, wie er schmeckt. Oh ja, Holznote kommt durch und oh ja, anschließend so eine schöne Vanillenote, die zum Schluss sich noch genau, ja, auf über die da Zunge ist tatsächlich Vanille und auch ein bisschen, das hat auch was Schokoladiges, finde ich. Ja, sag ich ja. Also von der Nase her finde ich auch Schokolade, Kaffee und vom Geschmack her ist auf jeden Fall Vanille. Das kann, nee, ist eigentlich eher Schokolade, das ist richtig. Das ist der. Ja, mehr Schokolade, das stimmt. Und was ist das für eine also Pflaume, ich würde sagen getrocknete Pflaume ist so ein bisschen. Ja, sowas, ja, ich hatte eher gedacht auch, dass es ein bisschen rosiniger ist. Also es hat fast, also wenn man das, wenn man nicht weiß, dass es rum ist, würde man dem, bei dem am ehesten denken, dass es Weinbrand. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht, ja. Wenn du sollst jetzt mal drüber nachdenken, ja, du könntest denken, es wäre Weinbrand. Ja. Also der kommt wirklich dem Weinbrand am nächsten. Und der hat auch ein bisschen mehr als 40%, oder? Ja, 43%. 43%, okay. Also ich finde, normalerweise schmeckt man das, also meine ich mich zu erinnern, bei anderen Rums aus anderen Ländern nicht so stark. Naja, der Unterschied zwischen 40 und 43. Mhm. Aber ich finde, hier merkt man das direkt. Dass also bei dem, aber nicht bei dem HSE. Das stimmt. Deshalb fand ich den HSE, irgendwas HSE heißt auf Französisch, das fand ich so merkenswert, dass der mehr Alkohol hat, aber man das aber nicht merkt. Und der wiederum, da schmeckt man das auch, dass der mehr Alkohol hat. Ja, das tut man. Aber es tut ihm gut, weil durch diese Kaffee-Schokonote, der wirkt auch so, der wirkt so reif, weißt du? Ja. So muss dann ein reifer Rum auch sein. Es ist auch wirklich mein Lieblingsrum, denn du siehst ja, das ist ein Liter Flasche, das andere ist 0,7. Eine Literflasche und das ist halb leer in der kurzen Zeit. Und ich habe ihn nicht alleine getrunken, aber meine Besucher sind damit abgefüllt worden und die haben natürlich dem auch zugesprochen. Oh, das ist also, man merkt dann doch immer, welcher besonders gut schmeckt, weil der nachgefragt hat. Der ist wirklich eine sehr, sehr gut. Ich finde im Abgang sehr alkoholisch. Schluss, muss man sagen, waren die anderen ein bisschen smoother. Aber der Alkoholanteil im Abgang schwindet dann relativ schnell wieder. Und dann kommt wieder eine schöne Fassnote, schöne Vanillenote wieder durch. Und der schmeckt dann auch nicht mehr so alkoholisch, wenn du dein zweites Glas nimmst. Aber was wir jetzt nicht machen wollen. Nee, das machen wir heute nicht. Ich will jetzt erstmal neutralisieren. Soll wieder neutralisieren, genau. Weil wir hier Profis sind und entsprechend wissen, viel Wasser trinken hilft. Sehr schöne Distillerie. Sollte man unbedingt besuchen. Ja, und damit haben wir die drei Edelrums durch. Jetzt kommen wir zum weißen Rum, den man zum Mischen nimmt. Ich würde aber trotzdem sagen, wir probieren pur erstmal und dann mischen. Pur. Und da ich den in Deutschland nachgekauft habe, mal für wenig Geld, bei meinem Lieblingsfassade des Vertrauens. Fanneke, Feinkostlüssig, genau, das Essen. Also ist für mich auch jetzt, den habe ich auf Martinique schon getrunken. Aber interessant jetzt, das ist auch nicht jetzt der einfachste weiße Rum. Der einfachste weiße Rum heißt einfach nur St. James Rhum Blanc. Okay. Agricole natürlich. Und hat 50%. Und das ist jetzt hier nochmal die Sonderedition Fleur de Cannes. Ah, okay, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen so wie Fleur de Sel. Ja, ja. Also eine besondere Auswahl. Aber, also nicht die Pflanzen werden ausgewählt. Da könnte man sich ja vorstellen, es werden die Blumen vom Zuckerrohr genommen. Ich weiß gar nicht, ob Zuckerrohr Blumen, also Blüten hat. Sondern es wird hinterher aus den abgefüllten Rumsorten, wenn die dann eine gewisse Zeit im Fass waren, da gibt es halt den Kellermeister, der dann auswählt, was besonders qualitätvoll ist. Und das ist eben der Ausgewählte. Und den gibt es auch, das ist ja immer Cuvée Spécial. Cuvée, weil das eben aus verschiedenen Fässern kommt und möglicherweise noch aus verschiedenen Jahren. Und die nummerieren dann auch wieder die Flaschen. Aber das ist natürlich eine große Zahl von Flaschen. Wenn man die Zahlen vergleicht hier, der eine hat hier die Nummer 176G, das G ist der Jahrgang, bezieht sich auf den Jahrgang, also 176, das ist halt nicht so viel, und hier steht schon 12.969, okay, ja. Das sind schon viele Flaschen, aber ja. Sie sagen, es ist nummeriert und damit eben was Besonderes. Also ganz kurz einen puren Schluck. Dann 50%, da muss man natürlich jetzt aufpassen. Der 50%, einen puren Schluck, kannst du ihn dann auch wegschütten, der ist ja, kostet ja 22 Euro, da kann man nichts falsch machen. So, in Deutschland, also vor Ort kostet der 5 Euro. Also vielleicht nicht für Leute kann, aber der weiße Rum, der kostet, kann man so für 5 Euro im Laden kaufen. Oh, riecht aber sehr nach Zuckerrohr-Grundprodukt, würde ich sagen. Mhm, riecht nach Zuckerrohr-Grundprodukt, aber wir kommen gleich darauf, wie man das wirklich macht. Das halt nur einmal, um den Eindruck zu haben. Ich finde, in der Nase ist er natürlich, riecht er gar nicht nach 50%, so jetzt im Glas. Also, ich finde auch im Geschmack ist der relativ mild im Vergleich. Ja. Also man ist nicht das stimmt. 50%. Ja, da hast du recht. Und ich finde, im Abgang ist der, hat er einen richtig schönen Zuckerrohrgeschmack. Der ist richtig schön, angenehm, fruchtig. Ja, also was macht man damit? Man trinkt den also nicht pur, wie wir es jetzt gemacht haben, sondern man trinkt den. Man kann den auch gut pur trinken. Kann den auch pur trinken, ja. Man trinkt den als Tipanche. Als Tipanche. Tipanche heißt das. Okay. Tipanche ist aber kreolisch, das heißt kleiner Punsch. Also auf Französisch müsste es Tipanche heißen, Tipanche, aber auf kreolisch Tipanche. Und das ist sozusagen das Nationalgetränk. Das kriegst du auch an jeder Ecke, jede Bar hat das, also das ist das, was man überall trinkt. Was eben abends auch getrunken wird, eben statt Wein. Und zwar funktioniert das so, man nimmt Zuckerrohrsirup, den habe ich auch hier, den Original, von St. James. Also das ist natürlich dann besonders, dass man von derselben Firma das nimmt. Ja. Gibt natürlich noch billigeren. Da kannst du im Supermarkt dafür für einen Euro Zuckerrohrsirup kaufen. Was ist der so im Preis? Dass ich einfach mal ein Gefühl habe, was kostet der Zuckerrohrsirup? Also den habe ich jetzt hier gekauft. Der kostet bei Bannecke 4 Euro. Okay. Ja. Und im Land kriegst du, also der kostet im Land auch ungefähr so viel. Das habe ich gesagt, nehme ich nicht mit. Wir hatten ja geguckt dann bei Amazon und so. Der kostet im Land, glaube ich, ungefähr 3 Euro, also in Martinique. Aber du kriegst halt Zuckerrohrsirup ab einem Euro. Okay. Halt. Also das ist aber dann natürlich nicht so ein Markending, sondern irgendwie, da steht dann drauf Casino oder Carrefour, Zuckerrohrsirup und sonst. Kommt auch vielleicht von woanders her, keine Ahnung. Also, man nimmt, also müssten wir jetzt eigentlich einen Messbecher haben. Ein Jiggler, ja, haben wir keinen da. Haben wir nicht. Ich mache es mal Freihand. Machen wir Freihand. Also ein Teil Zuckerrohrsirup, also ganz wenig. Ja. Hier auch bei dir. Ein Teil Zuckerrohrsirup. Und eigentlich, oh, du hast jetzt sehr viel. Naja, musst du durch. Jetzt kommt die vierfache Menge rum. Okay. Wir machen aber, weil wir ja überleben wollen, nur die dreifache Menge. Habt ihr es auch so in der Praxis getrunken? Ja, es ist an der im bei Lamonie hat der Barmixer, der da war, dann auch, weil die Leute das auch so haben wollten, hat dann auch drei Teile drauf getan. Also richtig schon mit dem Messbecher, hat dann hochgehalten und sagt, ist gut. Und dann konntest du schon die Säufer nicht zu anderen unterscheiden. Da hat der eine gesagt, nee. Und dann gab es noch den vierten Teil rum. Für den Geschmack. Also es kommt halt jetzt mal ein großer Schluck rum dazu. Ja, danke. Ja, das ist ja nicht viel wert. Und so mache ich dann hier auch, damit das passt. Und dann, und jetzt gibt es auch wieder zwei Schulen. Okay. Also traditioneller ist wohl, dass man tatsächlich Limetten- oder Zitronensaft nimmt. Ja. Also das auspresst. Ja. Und heute ist natürlich, nimmt man Zesten. Also der hat dann auch, Lamoni hat dann Zesten immer nur abgeschnitten und den Rest sogar weggeschmissen. Ja. Und dann überall die Zeste reingetan. Aber wir nehmen jetzt einfach, weil ich halt nur gespritzte bekommen habe, den Saft. Und ich habe tatsächlich nochmal nachrecherchiert in den Rezepten, die man traditionell findet. Das ist ja nun ein altes Getränk, was es eben auch schon seit dem 18. Jahrhundert gibt. Oder vielleicht sogar schon im 17. Jahrhundert, wird halt tatsächlich, ist halt die Rede sogar von Zitronensaft. Wahrscheinlich gab es damals noch keine Limetten. Okay. Und da gibt es dann jetzt die Leute, die das mit Eis trinken und dann noch die ohne. Ich würde jetzt sagen, für den Geschmack trinken wir jetzt mal ohne Eis. Ja, das ist das Nationalgetränk, die Punsch. Sehr gut, sehr erfrischend. Hm. Erfrischend. Kann man immer trinken. Und das trinkt man dann gefällig. Den ganzen Tag? Trinkt man das oder ist das? Im Grunde den ganzen Tag. Im Pool, am Pool. Es gibt so eine Stelle, das heißt irgendwie die Badewanne von Eugénie, weil Eugénie, die Kaiserin von Frankreich, die Frau von Napoleon, die erste Frau, nicht Eugénie, Joséphine. Eugénie war die Frau von Napoleon. Joséphine, also la Benoît de Joséphine. Die ist Joséphine de Beauharnais. Der Name ihres ersten Mannes, Boucher hieß sie ursprünglich, die kam aus Martinique. Martinique geboren. Und da gibt es an einer Stelle, so zwischen einer vorgelagerten Insel und Martinique, so ein ganz seichtes Wasser, ja, wo du halt wie in einer Badewanne sitzen, okay, kannst. Und da gibt es eben auch, das ist halt sozusagen, gibt es eine Restauration. Du kannst da hinten hin und dann legst du dich da ins Wasser. Und dann ist halt still und dann kommen wir, ja, es gibt natürlich dann überall Musik, wir waren nicht da, und dann kommt halt jemand und bietet dir einen Ponch, dann kannst du also kaufen. Dann, okay. Ja, so. Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn du da im Wasser legst, kriegst du es erstmal und musst dann hinterher, wenn du gehst, am Ausgang bezahlen. Das haben wir auch an mehreren Stellen gesehen, dass das dann irgendwie so funktioniert. Das ist so ein kleiner Kiosk, wir waren auch bei so einer Besichtigung nochmal von so einem Fort. Und da gab es dann auch vorne so einen kleinen Kiosk und da musst du dann beim Rausgehen dann bezahlen, was du konsumiert hast. Ja. Ich dachte, das ist das Nationalgetränk. Ich dachte jetzt, dass es ohne Eiswürfel etwas... Ja, du kannst ja Eiswürfel dazu. Ja, nee, ich bin jetzt sehr positiv überrascht. Ich dachte jetzt am Anfang, meine Situation war, da muss Eiswürfel rein, dass es sonst also wie gesagt, es gibt es mit Eiswürfel, ist ja klar, weil die Touristen das wollen. Achso, was auch noch dazu kommt, die haben so einen speziellen Rührer, irgendwie aus getrocknetem Zuckerrohr. Das sieht aus unten wie so ein Fuß von einem Huhn, okay, weil das so auseinandergereizt ist. Ja. Und damit wird das immer gerührt. Und wie gesagt, Eis wird reingetan von manchen Leuten, aber ist nicht zwingend. Also ich habe bei vielen, also auch an den Bars, da, weißt du, wo ein Markt ist, ist auch immer eine Bar. Und da standen die Leute, also und das war eindeutig die Punsch, was sie da getrunken haben und ohne Zucker. Also das, ohne Zucker, mit Zucker schon, aber ohne Eis. Und das ist super. Aber ich finde, das kann man wirklich gut trinken. Ich muss diese Kombination auch direkt mal wieder bei dem unserem Lieblingshändler mal bestellen. Ja. In den Warenkorb hinzufügen. Mhm. Und dann auch von den Zuckerrohr. Also der Zuckerrohrsirup von Super Games ist ja wirklich mit der Beste. Aber der große Siruphersteller in Frankreich ist natürlich Monin. Ich weiß, ja. Und der traditionellste ist 1883. Also Routin heißt er eigentlich. Maison Routin. Der ist allerdings nicht in Martinique, sondern der sitzt in Grenoble, glaube ich, in Savoyen. Weil man in Savoyen eine lange Tradition hat, deshalb 1883, für die Siruphersteller. Mhm. Und zwar hat man dort aus den Pflanzen der Voralpen oder der Alpen verschiedene Sirups hergestellt. Und das hat hat die Tradition begonnen, die es ja bis heute gibt in Frankreich. Das Getränk für Kinder schlechthin ist Montalot, also Minze mit Wasser. Und ja, die Minze ist keine echte Minze, sondern ist ein grün gefärbtes Zeugs. Sehr, genau, das ist Sirup. Hergestellt, ja. Und das kommt eben ursprünglich, oder den Anfang hat das genommen, dann wohl mit echten Kräutern in Savoyen. Deshalb kommen diese Siruphersteller in der Regel aus Savoyen. Und ich finde diesen Kokossirup Ja, das ist wirklich angenehm. Also nochmal was Besonderes wegen des Kokosgeschmacks. Das wirkt auch sehr karibisch, obwohl das jetzt von der Maison Rotin ist, 1883. Und dann habe ich hier bei Edeka, man glaubt es gar nicht, gesehen, dass die Monin-Sirup verkaufen, in großer Auswahl und vor allen Dingen light. Ja, ohne Zucker. Zuckerfrei, kalorienreduziert. Und das ist natürlich die tolle Sache, denn dieser Zuckersirup, ich meine, das ist reiner Zucker. Ja, ja. Das ist Zuckerrohr flüssig gemacht. Ja. Das ist natürlich die Kalorienbombe schlechthin. Also wenn du das trinkst, dann wirst du dick. Ich würde sagen. Dann wirst sogar du dick, der nicht dick werden kann. Deshalb finde ich das super, dass es jetzt hier eben auch diesen Zuckerfreien gibt. Und leider habe ich den Light von Monin nicht gefunden in also unaromatisiert. Den gab es halt nur aromatisiert. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme mal Vanille mit, weil das vielleicht am unaufdringlichsten ist. Und ich würde den schon noch mal gerne probieren, wenn du magst. Sehr gerne, klar. Mach mal eine Mische. Ich mache noch mal eine Mische, genau. Denn, ich meine, gut, der Vanillegeschmack kommt jetzt vielleicht dazu, aber das ist natürlich eine tolle Sache, dass das ein bisschen kalorienreduziert ist. Denn wenn du den ganzen Tag irgendwie den Punsch trinkst, dann willst du ja nicht so viele Kalorien zu dir nehmen. Ja, und das ist wirklich ein gefälliges Getränk. Auf jeden Fall, muss man wirklich sagen, ist... Das kann man gut trinken. Und mit der Limette dazu, das gibt dann auch noch so einen schönen zitronigen Geschmack. Ich schneide uns nochmal mit der Limette auf, nehmen wir hier ein bisschen. Ja, ist sowieso weg. Das ist ja verloren. Gehen wir verloren. Mal bitte schön. Dankeschön. Ja. Also ich kann jedem empfehlen, dahin zu reisen. Es geht ganz einfach. Von Frankfurt aus mit Condor und von Paris aus sowieso. Was man machen sollte, ist vielleicht nicht ein Haus zu mieten. Wenn man alleine ist, ist das eh nichts. Sondern ein Hotel, was man stornieren kann. Und dann zu warten. Denn je näher der Termin rückt, umso günstiger werden die Flüge. Das ist ein bisschen untypisch. Du glaubst es gar nicht. Die haben am Flughafen Frankfurt den Economy-Leuten angeboten, sie hätten noch Platz in dem Premium und für Zahlung von 80 Euro ein Upgrade. Ich finde 80 Euro, weißt du, wenn du nur 600 oder 500 Euro bezahlt hast für deinen Flug hin und zurück, dann nochmal 80 Euro, ist eine andere Ansage als wir, die wir 1060 bezahlt haben. Ja, klar. Ja, also im Premium Economy. Also die Preise sind wirklich niedrig. Also du kannst wirklich für 600 Euro, und du hattest ja sogar irgendwas, das war aber glaube ich nur One Way, 300 oder was. Ja, genau. Also ist... Aber es war auch Economy Plus, war das Angebot. Ja, das war schon das Angebot. Und ich kann nur sagen, der Flug, das sind leider 9 Stunden, aber der Flug geht im Fluge vorbei. Ja, du kriegst Essen und so und da ist, kannst dir so einen Film anschauen und Musik kommt und so. Du hast da ein Unterhaltungsprogramm, also da kommst du eh nicht durch. Du kannst da 1000 Serien, das ist übertrieben, aber ganz viele, also wenn die einzelnen Folgen zählst, sind vielleicht schon 1000. Ja. Also bestimmt die Auswahl zwischen 30 Serien. Okay. Ja, du reinziehen kannst, wenn du willst. Ja, und Kinofilme und sonst was alles. Die einzige Serie, die sie nicht hatten, war Air Crash Investigators. Ich werde mal ein Konter schreiben, sie sollten das doch aufnehmen, wenn wir schon im Flugzeug sitzen. Dann lief bestimmt auch nicht alle Flugkatastrophenfilme. Nee, Flight und so. Es gab Katastrophenfilme, aber die spielten immer im Meer. Okay. So, ich habe es schon probiert. Ich finde es mit dem Monin Vanille. Ich finde, die Vanille kommt gar nicht so krass durch. Es schmeckt dem Zuckerrohr sehr, sehr ähnlich. Ja. Ist schön. Und dafür, dass man jetzt nur noch den Alkoholkalorien hat, ist es ja schlimm genug noch, aber. Und so reiner Zucker ist auch nicht gut. Also. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das für Diabetiker ist, weil der Alkohol natürlich nicht für Diabetiker ist. Natürlich nicht. Das ist ja klar. Aber mal so zuckerfrei und kalorienreduzierter. Und wie gesagt, das kostet auch nichts hier. Ich glaube, das waren auch 3 Euro da. Also Ist natürlich nur eine kleine Flasche. Aber die hält ja, hält ja ewig. Also, ich habe ja da mein Getränke, die da ist Vertrauens um die Ecke, der hat ja quasi von Monin ja das Gesamtsortiment. Der hat ja alles. Und ich kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und wir müssen beim nächsten Mal, Monin ist ja immer auch auf dem Barkonvent. Wir müssen mal hingehen. Ich habe jetzt gerade von ihm mitgenommen Basilikum für den Gin Basil Smash. Mhm. Zum Schluss nochmal ein Schuss Basilikum Sirup rein, ist eine Geschmackseexplosion vom Allerfeinsten. Ja, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Also das ist wirklich, also das Monin finde ich schon sehr überzeugend. Wir sollten uns das mal ansehen. Die haben nämlich auch so kleine, mit ihren besonderen Geschmäckern, hatten sie so kleine Promoflaschen verteilt. Und du kannst dich erinnern, der eine, den ich da getroffen hatte über Twitter, der Stefan hat dann da auch noch. Stimmt, hast du gesagt, genau. Hat dann auch so kleine Fläschchen. Ja, ist richtig. Wir hatten das nicht getan, weißt du, weil ich dachte, oh, was will ich mit so einem Sirup? Aber inzwischen weiß ich, wofür man den braucht. Und das ist schon toll. Also, kann man machen. Mhm. Und vor allen Dingen, die haben ganz viele in Light. Also da in, bei Edeka hatten sie vielleicht so, na, bestimmt 15 Sorten. Okay. Insgesamt und davon ungefähr die Hälfte in Light. Das ist natürlich ordentlich, ja. Ne? Also Schokolade und all sowas. Und das finde ich halt zuckerfrei. Ja, das möchte man eigentlich haben. Man kann ja, man kann das ja für viele Dinge benutzen, nicht nur für nicht nur für Alkohol. Hier steht zum Beispiel drauf, mit Joghurt. Ne? Ja, genau. Und Crushed Eis. Ja. Ne? Dann kannst du so einen schönen Milchshake machen. Oder kalter Espresso und fettarme Milch soll man dazu tun. Und im Kaffee sowieso. Also das ist, ja, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und hier, wo wirklich null Fett drin ist, 0,5 Kohlenhydrate, also da ist doch 0,1 Gramm ist das, glaube ich, ja, Gramm Salz allerdings noch. Ah, das kann man doch überhaupt, kann man überhaupt nichts sagen. Ja. Bei 100 Milliliter sind 13 Kilokalorien, also ist doch nichts. Das ist echt gut und ich finde geschmacklich ist, ja, das passt, ist super. Toll. Ich finde vor allem diese Changierende zwischen diesem leicht, der leichten Vanillenote und dem der Limette ist klasse. Ja. Also. Ja, ja, definitiv. Und dann noch dieser Rum-Hintergrund, also finde ich fantastisch. Kann man sich wirklich dran gewöhnen. Kann man sich dran gewöhnen. Also finde ich ausgezeichnet. Also kann es nur empfehlen. Ja, und wie gesagt, St. James weißer Rum, bei Banneke 22 Euro, so ein Sirup 4 Euro. Na, ist man noch geschehen. Schönes Getränk hast du. Echt, das ist ja unglaublich. Das ist furchtbar. Ich find, Problem ist halt, dass bei denen immer 100 Euro oder 500 Euro aus Versandkosten frei. Ja, aber 3 Euro, noch was wollen sie da haben? Ich weiß, aber ich bin immer dazu. Ich bin professionell immer, verpackt und so. Ich bin immer mal sehr angehalten, aber dann nochmal 2 Sachen mehr einzukaufen. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Bei mir ist es leider auch so. Ich wollte doch das noch immer haben und das noch immer haben. Oh, guck mal, was schon bist du bei 100 Euro, dann kommt es so. Das Schlimmste ist, dann klickst du auf diesen Tab Angebote, guckst du, was wir im Angebot haben. Und ja, ach, die haben so viele tolle Sachen und auch richtig günstig. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier Werbung mache und nicht dafür bezahlt werde. Also wenn mir, nee, ich höre jetzt auf, mal Banneke der Geld überweist. Also ich bin da auch Überzeugungstäter. Ja, das Problem ist halt, jetzt sehe ich natürlich wieder, was im Angebot ist und ich bin ja auch ein großer Gin-Fan und jetzt gibt es natürlich einen Gin, den ich noch nicht probiert habe für einen Preis, wo ich sage, no-brainer. Wir brauchen für unseren Brexit-Podcast noch einen echten englischen Gin. Ja, habe ich da zu Hause. Du, einen echten englischen? Du. Ich bringe nämlich mit, schon bestellt. Ja. Dubonnet, wir machen jetzt hier mal einen Teaser im nächsten Podcast. Dubonnet, weil wir das Lieblingsgetränk der englischen Kollegin natürlich machen wollen. Ich habe schon Shortbread. Ja. Was uns noch fehlt, kannst du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen engagieren. Mir fehlen noch englische Toffees. Ich möchte was echt Englisches haben. Klar. Ein bisschen englischen Käse. Weißt du, denn ich meine, der Shortbread ist auch schottisch. Ja. Wenn wir am Ende nur schottische Sachen machen. Ist auch okay. Beim Brexit. Also Schottland muss ja leider auch mit raus. Ja. Aber wir sollten noch mal was typisch Englisches haben. Deshalb dachte ich so an Toffees und Käse. Und wenn du da noch mal Ja, ich habe auf jeden Fall noch genug englische Gins zu Hause. Ich kann noch mal den einen, den ich... Ach, was richtig schön ist. Den können wir nämlich gemeinsam mal probieren. Das, glaube ich, wird dir sehr schmecken. Da bestelle ich jetzt noch mal... Kannst du noch mal ein bisschen was von der Limette abschneiden? Ich möchte das selbstverständlich. Du vielleicht nicht, aber ich möchte doch noch mal ein bisschen was von dem Kokosding vor allen okay. Dingen, weil ich mich hier entschlossen habe, dir den mitzugeben für deine Kokos, Liebste. Wie viel Kokosnüsse habt ihr denn gegessen während der Zeit? Gibt es in der Ecke? Ja, nein. Also das war auch eine Überraschung. Ja. Wir waren im Laden und wollten Kokosnüsse kaufen und es gab keine Kokosnüsse. Wie, es gab keine? Und dann waren wir im nächsten, einen noch größeren. Da gab es Kokosnüsse, aber es gab nur richtige Kokosnüsse, also Esskokosnüsse und keine zum Austrinken. Ja? Und dann gibt es sie hier nicht. Und dann haben wir gemerkt, an jeder Ecke gibt es halt diese Straßenverkäufer, ja. Diese Ambulanten, also Ambulant heißen die. Ja. Französisch, Vendeur Ambulant. Die gibt es halt, die gibt's halt überall. Und die verkaufen die. Die verkaufen Kokosnüsse und die verkaufen Trinkkokosnüsse. Und wahrscheinlich, weil man die an der Straße kauft, überall die kauft, sofort trinken, genau, wenn man Durst hat, gibt es die nicht in den Läden. Ja klar, okay. Ja? Konkurrenz direkt da. Also wir waren sogar da in Les Anses d'Arlet, also malerische Dörfer, die immer an so Buchten sind. Auf der karibischen Seite jetzt, wir selber wohnten ja auf der atlantischen Seite, wo man besser wohnt, weil man immer den frischen Wind hat. Ja, karibischerweise karibische Seite ist halt auch das Meer uninteressant. Also da ist keine Welle, da ist halt mehr was für Kinder. Ja, klar, das ist halt so ganz ruhig, gell? Und aber sehr malerisch, Les Anses d'Arlet. Und da gibt es eine Kirche, die direkt praktisch am Strand ist. Die Kirche ist dem heiligen Heinrich von Bamberg gewidmet. Aha. Was der einzige heilige Heinrich ist und der örtliche Arzt im 19. Jahrhundert hieß mit Vornamen Henri und der hat den Wiederaufbau des durch den Hurrikan zerstörten Turms finanziert. Okay. Und deshalb wollten sie dann die Kirche dem heiligen Heinrich widmen. Das war jetzt ein deutscher Kaiser. War jetzt auch nicht so gut für die damals sehr patriotischen Franzosen. Aber sie ist dem heiligen Heinrich gewidmet. Und direkt am Strand wirklich eine tolle Kirche. Der Kirchturm ist neu, aber sonst richtig eine alte Kirche und wirklich ein sagenhaft, also wirklich schön. Und du gehst aus der Tür raus und bist direkt am Strand. Ja. Und da ist, wie überall an den Stränden, ist immer so ein Teil, also ein ganz kleiner Teil überdacht, ja. Wo du dich dann aufhalten kannst, wenn es halt wie Sonne ist. Ach so, okay. Die Sonne ist. Und unter dem Dach waren halt so Jugendliche, die halt diese Kokosnüsse verkauften. Für 2 Euro, also uns haben sie sich für 2 Euro verkauft. Sonst kriegst du 50 Cent ein bestimmtes Stück. Vielleicht kriegst du als Einheimischer sie noch billiger. Ja. Aber gut, für 2 Euro, wir sind zu dritt. Ja. Wir konnten sie praktisch, wir konnten sie zwar austrinken, das haben wir geschafft. Ja. Weil dann hat er sie uns ja noch aufgeschlagen, dass man Fruchtfleisch rauslöffeln kann. Ja. Und das haben wir dann am Ende nicht mehr geschafft. Das war einfach zu viel. Aber es ist lecker, oder? Aber sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, das ist überall. Du brauchst nur anzuhalten, am Straßenrand kriegst du eine Kokosnuss. Ja, also wenn es dir warm ist, dann trinkst du halt so einen, und es ist wirklich bekömmlich. Ich hatte erst Angst, ich kriege Durchfall danach, aber war überhaupt nicht. Nee, das ist, Kokosnuss ist überall. Also wie gesagt, Kokosnuss gibt's überall und in den Läden halt dann nur die zum Essen sind. Okay. Also diese Trinkkokosnüsse haben wir wirklich im Laden nicht gefunden, aber wirklich an jeder Ecke. Also das ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Und die Kokosnuss ist schon so ein bisschen die nationale Frucht. Und nimm die auch, wenn du möchtest. Kannst du ja selber mischen. Und ich brauche noch ein bisschen Limette, aber kann ich mir auch selber abschneiden. Mach du weiter. Mhm. Und es ist wirklich, also dieser Kokosnussgeschmack, wir hatten den ja jeden Tag, weil wir dieses Kokosnussöl hatten und halt immer viel Salat auch gegessen haben. Salat gibt's auch viel, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Und dann haben wir halt das immer über den Salat gekippt. Also Öl und dann den Kokosnussessig und das war sehr, sehr lecker auch. Ja, auch überhaupt Obst in Hülle und Fülle, also das muss ich jetzt nicht erwähnen. Natürlich, das wächst da alles, Zitrusfrüchte und sonst was. Und wie gesagt, Bananen in jeder Schattierung, wobei auch sehr viel Plastik für die Bananen verwendet wird. Die sind alle, die wenn du an den Bananenplantagen vorbeifährst, jede Bananenstaude ist eingewickelt in Plastik. Warum das? Ja, weil die dann schneller reifen. Ach so, denke ich. Also ich denke, das ist der Grund. Ja, und das ist natürlich dann Profitmaximierung, klar. Ja, klar. Aber dafür ist natürlich dann sehr viel Plastik da unterwegs. Nicht so schön. Aber an den Stränden? Ansonsten, nee, an den Stränden sieht man praktisch kein Plastik. Okay. Und sie haben auch, das ist wieder die Europäische Union. Das ist auch wieder in Barbados total anders. Das habe ich sofort gesehen am Flughafen. Wir haben natürlich dann auch mal den Rumverkauf uns angesehen. Ja. Also ist ja dann zollfrei auch auf Barbados. Und da wird alles erstmal in Plastik eingepackt. Barbados. Und in Martinique überhaupt nicht. Du hast überall, wenn du irgendwo zum Beispiel einkaufst und hast keine Tragedings, dann musst du dir halt eine Tragetasche kaufen. Mhm. Und zwar eine wiederverwertbare. Sehr schön. Also es wird ganz wenig, also Plastik ist, also wird schon sehr drauf geachtet. Sehr gut, das finde ich ja aber sehr, das, sehr aber das ist halt die europäische Einschlag, ja klar. Und wie gesagt, in Barbados ist es gleich anders. Wir mussten am Rückflug ja einen Zwischenstopp machen in Barbados. Und das war sehr unangenehm in jeder Hinsicht. Ja, es ist halt. Die haben uns erstmal alle aus Spaß und Erfreut nochmal durch eine Sicherheitskontrolle durchgeschickt, wo man nicht nur Gürtel rausziehen musste und die Schuhe ausziehen musste. Oh. Das war in Martinique nicht der Fall. Okay. Ja. Und das war komplett inszeniert da, dieses Ganze. Und da wurden die Leute auch alle richtig. Böse angeguckt und so. Es war richtig pampig, waren die da. Also, das war unangenehm. Und dann eben. Internationaler Flughafen Barbados, so ein Betongebäude mit schlecht verfugtem Beton und Zeltdächern und du läufst so über das Vorfeld, keine Rüssel und so und dann alle Toiletten ohne Klopapier und ohne Papiertücher. Da denke ich mir, das geht doch auf einem internationalen Flughafen gar nicht. Zum Glück musste ich nicht irgendwie da ein großes Geschäft abliefern, sonst hätte ich da die Sicherheit aufgemischt. Also das geht nicht. Also ich will jetzt Barbados nicht schlecht machen. Ich war auch nur ganz kurz da, eine halbe Stunde. Das zählt jetzt vielleicht nicht. Aber das ist auf Martinique alles so intakt. Also es war niemals eine schmutzige Toilette. Selbst am Flughafen war das okay. Es war überall Papier, es waren überall Papierhandtücher. Es gab nirgendwo jetzt irgendwelche, na, bei Frankreich denkt man dann an diese Autobahnraststätten. An Toiletten, wo man sich nicht setzen kann und so. Überhaupt nicht. Also wirklich durch und durch organisiert und sauber und also wirklich schön. Also von daher kann ich es nur jedem empfehlen. Und man kommt dahin, das Handy funktioniert. Auf Barbados war natürlich dann mal ein Smartphone, ein Dumbphone. Ja. Aber da, auf Martinique, ist das alles gar kein Problem, weil das eben Frankreich ist. Europa ist. Ja. Einzige, wie gesagt, Zoll muss bezahlt werden. Aber der ist so bezahlbar. Ich würde da auch immer alles beim nächsten Mal werde ich alles verzollen und ich werde mehr rum zurücknehmen. Ja, ja. Ich habe übrigens auch, aber das nur unter uns Klosterkindern. Ich habe auch spanische Schinken gekauft und mitgenommen. Den gibst du mich da auf für wenig Geld. Okay. Was natürlich der Wahnsinn ist. Ja, ja, du denkst, der ist zweimal im Atlantik geflogen. Okay, ja, und Salami aus Savoyen, was auch Wahnsinn ist. Aber gut, so ist es halt, ja. Das ist halt übrig geblieben, weil wir natürlich eingekauft hatten zum Essen und was übrig geblieben war, man muss es ja dann nicht. Natürlich, ja klar. Also auch zum spanischen Kurs? Ja, also alle Preise wie in Europa. Ach, super. Was natürlich durch die Steuerzahler kommt. Ja, klar. Das geht nicht ohne Subvention. Ja, da glauben wir jetzt doch unsere EU. Oder? Ja, allerdings auf der anderen Seite ist natürlich ökologisch Wahnsinn, soweit ja, ja. Wir liegen. Ich habe auch ein bisschen gespendet. Hast du kompensiert? Ich für meinen Carbon Footprint. Ja, ja, klar. Ich denke, das muss man schon machen. Ja, ja, klar. Denn sonst ist das nicht tragbar. Auf der anderen Seite muss man auch da die Wirtschaft fördern. Und ja, weißt du, ich bin auch immer gerne, ich begegne den Leuten gerne auf Augenhöhe. Ja, ja, klar. Und wenn du in irgendeinem Land bist, sagen wir jetzt mal Barbados, wo du irgendwie der reiche Yankee bist. Ja, ja, klar, genau. Und auch wenn du nicht aus Amerika bist und die Leute sind arm, das ist blöd. Ne? Und da sind wir alle gleich. Das ist halt europäische Mittelschicht. Und dann kann ich mit den Leuten, ja, dann ist da kein Abhängigkeitsding und irgendwas da. Ja, ich habe das, mag das auch nicht, wenn ich in Länder komme, wo ich dann quasi als Mitteleuropäer einfach das Vierfache verdiene oder sonst, das passt halt nicht. Ja. Und du hast auch irgendwie das Gefühl, die Leute haben das nötige Selbstbewusstsein, weil sie ja denken, na, wir sind Franzosen, na, bist du eben wirklich mit denen gleich. Ja. Und das wird auch ausgelebt. Die sagen dir dann auch die Meinung. Und die sind halt arrogant, weil ja, man eben in Frankreich arrogant ist. Und wenn man dir Wein verkauft, ist man arrogant. Ja. Wenn man dir Rum verkauft, eben auch. Ja, ja. Dann wird erstmal erklärt. Und das ist in anderen Ländern anders. Und deshalb mag ich das eigentlich. Also ich mag eben auch wirklich mit meinen das Gleichen. Ja, klar. Sprechen ist unabhängig von der Hautfarbe. Ne? Und das ist eben gar nicht so, dass man jetzt irgendwie da das Gefühl hat, das sind die Sklaven und wir sind die Weißen. Ja, klar, ja. Und das ist wirklich nicht so. Ich meine, es ist sicherlich auch ein bisschen so eine unterschwellige Geschichte da, dass schon so eine Wertschätzung gibt, dass Weiß oder Weißer eben besser ist als Schwarz. Mhm. Das siehst du auch dort, wenn du dann am Flughafen guckst, die Polizei und so, da sind natürlich alles Leute aus Frankreich, sind halt weiß, das ist halt immer noch das Kolonialding. Aber dann hast du auch bei der Autovermietung dann, der Chef ist dann eher ein Mischling mit indischen Wurzeln oder so. Da sieht man auch, dass es schon so ein bisschen strukturellen Rassismus auch gibt. Ja, leider. Aber das ist im Umgang mit den Leuten nicht so. Also du hast da wirklich das Gefühl der Gleichheit, was so in der französischen Kultur angelegt ist. Und das finde ich schon angenehm. Ja, absolut. Deshalb, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und das Wasser ist trinkbar. Die einzige Karibikinsel, wo du Wasser aus dem Wasserhahn trinken kannst. Ohne dass du sagst, ja. Es ist natürlich nicht so gut, weil die natürlich schon Chlor dran tun. Also dann schon lieber aus Flaschen. Aber es geht. Ja. Du kannst damit kochen, du kannst das wirklich auch zur Not trinken. Das ist wirklich die einzige Karibikinsel. Auf den anderen ist es mit Wasser schwierig. Ja, ist schwierig, ja. Klar. Ich hatte auch wirklich gar keine Verdauungsprobleme, obwohl ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe irgendwie. Gut, lag vielleicht auch da, dass du deinen Körper regelmäßig mit 40%igen Rum zugefügt hast, genau, der vielleicht gar keine Möglichkeit hat. Abend dann schön sozusagen auf der Veranda nicht vorhandenen Lagerfeuer am Pool eben oder auch im Pool schön nochmal, ja. Nochmal desinfizieren. Nochmal desinfizieren. Ja, das konnte man schon machen. Nun gut, ich würde sagen, ja. Wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Also wie gesagt, ich empfehle einen Besuch auf Martinique. Und wer es jetzt nicht schafft, dahin zu fliegen, die Produkte gibt es auch hier. St. James gibt es im Spirituosenhandel der Wahl. Ich habe gerade bei... Die anderen auch, aber schwieriger. Ja. ASE ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig hier in Deutschland zu bekommen. Lamonie auch. Clément gibt es viel hier, aber Clément war mir halt zu scharf, brennend. Ja. Das ist auch tatsächlich das Charakteristikum, hat uns auch die Frau dort, die uns da verkostet hat, erklärt. Das sei dieser charakteristische Geschmack, der aber von vielen gemocht wird. Ja, klar. Deshalb funktioniert das mit Clément ja auch sehr gut auf dem Markt. Wollte ich aber dann nicht kaufen, man kostet ja doch ein bisschen was und ist nur, damit wir hier auch Clément probieren können. Das wäre jetzt nicht wert gewesen. Und die anderen sind toll eigentlich auch. Jetzt, was wir nicht besucht haben, JM, hat mir aber auch geschmeckt. Wir hatten den dann auch gekauft im Supermarkt, aber dann dort auch ausgetrunken. War aber auch sehr lecker. Und also das ist alles super Zeug. Kann man wirklich immer empfehlen. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass unsere Hörer davon auch jetzt einiges mitnehmen und auch vielleicht mal probieren können und wollen. Mhm. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, Kommentare über alle Kanäle, die ihr so kennt. Wir sind ja überall aktiv. Und wenn jemand noch Tipps hat, ich bin ja auch nicht das letzte Mal auf Martinique, denke ich. Das mache ich nochmal. Und ich will eigentlich auch nochmal nach Réunion, um das andere auch zu sehen. Aber es muss jetzt nicht jedes Jahr so eine weitere Flugreise sein. Wir werden das nächste Mal bei unserer Pfalztour in the Sun wieder in näheren Gefilden uns aufhalten. Genau. Wenn du mit möchtest. Genau. Wir dann sehen. Also. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.